Erster, wenn ich die Sprachen der Menschen und Engel spreche und keine Liebe habe, bin ich nur wie eine laute Glocke. Zweiter, wenn ich die Zukunft kenne und alle Geheimnisse weiß. Wenn ich alles weiß und Berge versetzen kann. Aber ich habe keine Liebe. Dann bin ich nichts wert. Dritter, wenn ich alles weggebe, was ich besitze. Und wenn ich mich verbrennen lasse. Aber ich habe keine Liebe. Dann hilft es mir nicht. Vierter, Liebe ist geduldig und freundlich. Liebe ist nicht neidisch. Sie gibt nicht an und ist nicht stolz. Fünfter, Liebe tut nichts Unrechtes. Sie denkt nicht nur an sich selbst. Sie wird nicht schnell wütend. Sie vergisst Schlechtes. Sechster, Liebe freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Sie freut sich über die Wahrheit. Siebter, Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält alles aus. Achter, Liebe hört niemals auf. Prophezeiungen werden enden. Sprachen werden aufhören. Wissen wird enden. Neunter, denn unser Wissen ist unvollständig. Auch unsere Prophezeiungen sind unvollständig. Zehnter, wenn das Perfekte kommt, dann braucht man das Unvollständige nicht mehr. Elfter, als ich ein Kind war, sprach ich wie ein Kind. Ich dachte und fühlte wie ein Kind. Als ich erwachsen wurde, hörte ich auf, wie ein Kind zu sein. Zwölfter, jetzt sehen wir alles nur undeutlich, wie in einem Spiegel. Später werden wir alles ganz klar sehen. Jetzt ist mein Wissen unvollständig. Später werde ich alles ganz genau wissen, so wie Gott mich kennt. 13. Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben. Diese drei sind wichtig. Aber die Liebe ist am wichtigsten von allen.